Ich wäre aber der selbstbewusste Mensch, der zum ersten seinem Song dachte, weißt du was, fuck it, Lyrics, ich ja. reime nicht mehr. Ich singe nicht über die untergehende Sonne oder das aufgehende Herz. Nein, ich sag skibidi-bap-bap-babadi-bub. Und das Publikum muss es wiederholen. Aber gibt es da wirklich so eine Anzahl von Silben, die man benutzt? Also ska-ba, klar. Ska-ba-di-bu. Ska-ba-di-bu. Genau wie in dem Dendemann-Song einmal ra gemacht wird. Und ich dachte mir, das ist ein cooler Laut. Kann man das einfach so machen? Kann man sich einfach als Songwriter ja. entscheiden, sowas in einen Song zu machen? Ja. Oder muss man da die internationale Rap-Schule besucht haben? Ich weiß nicht, ob du schon mal so Noten von einem klassischen Stück gesehen hast. Da stehen auch mal so FFPP drüber. Und das ist im Grunde einfach so. Aber es würde irgendwie falsch verstanden. Lost in Translation ist oft so, dass gute Dinge besser gemeint waren. Ich glaube, diesen Gag haben 5% unserer Zuhörer verstanden. Denn die wissen, das ist fortissimo, pianissimo. Das sind alle Frauen, von daher Adagio. Passt für mich auch. Adagio ist ein Kerl. Naja. Wie geht's dir, Florentin? Und erstmal, weil ihr beschwert euch immer zu Recht, dass wir euch nicht mehr begrüßen. Aus irgendeinem Grund haben wir das irgendwann einfach sein gelassen. Wir haben die Fassade fallen lassen. Wir sind einfach wahnsinnig nicht daran interessiert, mit euch zu reden, sondern mit uns selber einfach. Ja, das Problem ist, das Podcast-UFO ist ja eine lange Aufnahme. Wir haben uns ja damals im April hingesetzt und haben 16 Stunden lang aufgenommen. Genau, und das haben wir irgendwann vergessen. Nur Schnitte. Das heißt, wenn wir uns nicht die Mühe machen, immer wieder nach einer Stunde neu anzumoderieren, dann geht es wieder von einfach normal weiter. Also das ist wirklich angeschlossen an vor, glaube ich, 6 Wochen haben wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und damit herzlich willkommen zum Podcast UFO. Herzlich willkommen zum Podcast UFO, der ersten offiziellen Podcast UFO-Folge, in der, und ich möchte gleich eine der liebgewonnensten Storylines aufgreifen, die Pufopedia von Anfang an ziert und die ein bisschen untergegangen ist, aber jetzt wieder so ein bisschen aufgegriffen wird. Und zwar, ich sag mal, heute Folge 105 geht in die Annalen der Podcast UFO-Geschichte ein. Als die Folge, in der Stefan mobil ist. Stefan ist mobil. Ich muss nie wieder gehen. Yes. Denn es ist da. Es ist passiert. Gestern angekommen, das Boosted Board. Ich hab letztens Playboy Boosted. Gelesen und habe in der Playboy gelesen, wie das Boosted Board What? Vorgestellt wird. Real? Was? Ja. Im Playboy? Im Playboy wurde es vorgestellt als hip und cool und der neue Trendsetter. Weil ich habe ein Foto gemacht, ich wollte es dir schicken, dann war mir aber zu peinlich, dass du weißt, dass ich Playboy konsumiere. Vor den Podcast-UFO-Hörern ist es mir aber egal. Die Podcast-UFO-Hörer können alles über mich. Aber angenommen, was im Playboy steht, denn cool oder nicht cool? Weil die Redaktion ist ja cool, aber die Leser sind uncool. Wir schauen es einfach mal an. Wir kriegen natürlich jetzt massive Urheberrechtsprobleme. Wenn ich diesen Text hier vorlese, und zwar in der Trends-Rubrik, steht dort für Höhepunkte. Mit dem Skateboard den Berg runterfahren ist schon ziemlich cool. Cool. Noch lässiger ist eigentlich nur mit dem Skateboard den Berg hochfahren. Mit dem Elektro-Longboard Evolve One von Evolve, in Klammern 1099 Euro, sind solche Spitzenleistungen kein Problem. Das Brett schafft 20% Steigung und 42 km/h Spitzengeschwindigkeit und trägt sie bis zu 35 Kilometer weit. Das reicht für einige Höhepunkte. Das ist der Mini-Artikel zu Boosted Boards in der aktuellen Playboy. Kannst du es doch mal vorlesen? Weil ich dachte mir, Artikel klingen uncool vorgelesen. Mhm. Wir sind nicht uncool, wir sind ein cooles Podcast-Projekt. Deswegen dachte ich, legen wir ein Beat drunter. Und dann, wenn du es ein bisschen rhythmisierst vorlesen könntest, dann ist es, glaube ich, cooler. Für Höhepunkte! Stuttgart, seid ihr da, die Hände! Playboy-Lesung! Mit dem Skateboard den Berg... Das ist Florentin Will, hier kommt er. Mit dem Skateboard den Berg runterfahren ist schon ziemlich cool. Noch lässiger ist eigentlich nur mit dem Skateboard den Berg hochfahren. Hochfahren. Mit dem Elektro-Longboard Evolve One von Evolve in Klammern. 1099 Euro sind solche Spitzenleistungen kein Problem mehr. Das Brett schafft 20% Steigung und 42 km/h Spitzengeschwindigkeit und trägt sie bis zu 35 Kilometer weit. Das reicht für einige Höhepunkte. Und ich sag mal so, in genau dem Spirit ist Stefan seit gestern unterwegs, denn er hat sein Boosted Board. Ich habe mir gerade eben Helm gekauft. Ja, nur weil du ihn gerade gekauft hast, musst du ihn noch nicht tragen jetzt. Podcast-UFO ist sicherer Raum. Safe Space. Mein Arzt hat gesagt, no sie trigger. Müssen den Helm nicht immer tragen, aber es wäre ganz gut. Ich falle oft um, ich laufe auch gegen Wände und mit meinem Boosted Board bin ich die ganze Zeit kontinuierlich gefährdet. Aber ganz kurz, du bist doch so groß, du kannst doch, bis dein Kopf auf den Boden einschlägt, ist doch locker schon der Krankenwagen. Ich kann den Notarzt rufen schon, aber trotzdem schlage ich miserabel auf. Ja, das stimmt. Einfach. Weißt du was, man wird oft die unkreative Frage mit einem gestellt, wenn man groß ist. Hey, kannst du gut Basketball spielen? Weißt du was, am besten, ich würde nur Basketball lernen, um dann diesen Move machen zu können. Hey, kannst du gut Basketball spielen? Klar, umdrehen, direkt einen Basketball in der Hand haben und so einen Dankwurf. Nee, einen Weitwurf. All diesen Dreier. Drei Punkte Dank. Einfach mal. Den drei Punkte Dank. Ja. Den Klassiker. Und dann den Danks, ja. Das wäre doch mal ein cooler das stimmt. Move, oder? Das stimmt. Deswegen hast du immer einen Basketball dabei. Ich frage mich schon immer, du hast den immer so ein bisschen unangenehm. Ich dachte schon, das ist ja deine Trichterbrust. Aber nein, es ist ja Basketball, den Stefan Titz immer dabei hast. Und die zwei Tennisbälle, falls jemand mal wieder fragt, hast du Tennis gespielt? Hast du Bock auf einen Court zu. Ja. Diese ganzen, Tennis ist auch nicht cool, ne? Da sagt man nicht, ey, lass mal kurz ein bisschen kicken. Oder diese geflügelten Begriffe, diese Kosten. Lass mal kurz ein bisschen Fusi zocken. Oder kicken. Was ich kenne, ist Pöhlen. Powdern. Echt? Pöhlen. Wenn man Skifahren geht, dann ist es Powdern. Oh. Dann sagt man, hey, wollen wir Powdern gehen? Aber mit so, das klingt cool. P-O-W-D-E? Ja, ja. Ah. Oh. Also ich habe noch nie nachgefragt, Entschuldigung, wie buchstabieren Sie das eigentlich? Entschuldigung, 12-jähriger Fred, wie buchstabieren Sie das? Kann ich das schriftlich haben? Entschuldigung, ich würde das kurz in meine Archivare verlegen. Wann fängt man an, Archiv anzulegen? Habe ich mich gefragt und habe ich als auch eine Antwort gefunden. Und zwar jetzt. Ich fange jetzt ein Archiv an. Aber haben wir nicht alle schon ein Archiv? Als Menschen des digitalen Zeitalters. Ich habe letztens eine Biografie von Freud gelesen, der einfach im Alter von 27 gesagt hat, ich bin 26, ich bin fast 27, er hat im Alter von 27 gesagt, nee, meine Gedanken sind schon so fucking gut, dass sie der Nachwelt erhalten bleiben müssen. Und er hat dafür gesorgt, dass all seine Briefwechsel, all seine Unterlagen, sein Tagebuch, alles archiviert und aufgehoben wird. Mit 27, ich meine, der hat da schon viel erreicht, aber trotzdem mit 27 zu sagen, die Eier zu haben und alles, was ich ab jetzt sage, ist Kulturerbe. Bis dahin nicht, aber ab jetzt schon. Ja, vor allem, was war der Moment? Was ist den Tag davor passiert? Gute Frage. Davor hat er viel vernichten lassen, so alles Bullshit und so, aber jetzt hat er gesagt, nee, wie ab jetzt lassen. Gilt's. Hat er einfach seinen Wikipedia-Eintrag löschen lassen oder was? Ja, hat er so die Sachen ins Flammen geworfen und so. Das kann man auch nicht mehr. Du kannst nicht dein Handy in Flammen werfen, hoffen, dass dann alle Bilder weg sind. Stimmt, das ist ein interessanter Punkt. Der Mensch entscheidet nicht mehr selber, ob er archiviert werden soll, sondern jeder wird automatisch archiviert. Firmen entscheiden, wer archiviert wird und wer nicht. Ich habe nämlich ein paar Sachen. Du nennst die Namen. Das finde ich gut bei dir, dass du auch die Namen der Verbrecher nennst. Du, Google. Da, so, ich nehme kein Blatt von dem Mund. Mal gucken, wie lange es unseren Podcast noch gibt. Das Ding ist nämlich, du konntest irgendwann mal bei Google so verschiedene Richtlinien, da gibt es diese EU-Richtlinien, von denen man manchmal liest, wenn man Dinge googelt, die man nicht sieht. Das steht dann irgendwie durch EU-Richtlinien verborgen geblieben. So. Da kannst du einfach, konnte ich ein paar Artikel von mir, konnte ich im Nirvana verschwinden lassen. Sprich, wenn ich in die Flammen schmeißen, ja. Ein paar Sachen gibt es da jetzt nicht mehr von mir zu sehen. Diese unangenehme Anklagegeschichte. Ja, das ist interessant. Der Messdiener. Aber auch so Sachen wie posthum veröffentlichen. Kann man dann sagen, ich möchte bei Google nach meinem Tod, dass die wieder freigeschaltet werden? Oh. Weil das ist ja auch interessant, so posthum Sachen zu machen. Ey, mega. Vor allem, wenn man Tweets kann man ja mittlerweile auch schedulen. Und wie cool wäre das jetzt, wenn plötzlich so ein David Bowie-Tweet kommt? Ja. Wow! Wow! Alle erstmal so an der Bushaltestelle, so 12 Uhr gleichzeitig. Oh, ich dachte, er lebt noch. Oh, doch nur ein gescheduleter Tweet. Und alle geben sich so recht, ja, war nur ein gescheduleter Tweet. Stimmt. Okay, die alte Frau auch, ja, jetzt habe ich mich kurz gewundert. Jetzt haben wir recht, Gott sei Dank haben wir doch recht. Er ist tot und er bleibt tot. Sehr gut. Aber ist ja noch eine interessante Frage, dass wenn jemand stirbt, ein Künstler, ob man dann posthum seine Werke veröffentlichen kann, die er eigentlich nicht veröffentlicht Antwort? Haben wollte. Antwort? Ja. Ja. Klar. Viele machen Geld daraus. Da habe ich gesagt, das verwerflich? Ich habe mal den Zeigefinger gehoben bei der Roger Cicero-Sache. Ich habe mal kurz in der Bahn, habe ich gesagt, Leute, ganz kurz mal eben, hey, mach die Musik aus. Hey. Und dann habe ich gesagt, jetzt hört mal nur zu. Wir diese Sache, dass da jetzt Werke veröffentlicht werden von Roger Cicero, finde ich nicht okay, weil der jetzt das tot ist. Doch, so gesammelte Sachen haben die dann die noch. Briefe, gesammelte Briefe. Ja, Steuererklärung. Also Sachen, die er GEMA-Anmeldung, sowas halt. Nein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben die dann nachher auch noch so ein paar Sachen veröffentlicht, genau wie bei Michael Jackson ja auch. Und das ist nicht, weiß was er noch so im Posteingang hatte, einfach so, was noch nicht weitergeleitet genau, wurde. Aber was so er noch im Demo, Demo, unfertig, auf gar keinen Fall, richtig, auch nach meinem Tod nicht veröffentlichten Ordner hatte. Da waren noch spannende Sachen drin. Aber man muss ja tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ne? Ich habe letztens mit ihm gesprochen. Bei allem. Man muss bei allem aufpassen. Nee. Tatsächlich nur bei dieser einen Sache, über die ich rede. Okay. Wo die Person gesagt hat, man so im Scherz sagt so, ja, haha, wenn du stirbst, dann XY. Das ist aber tatsächlich problematisch, weil sobald jemand stirbt, tritt sowas in Kraft und man kann es dann nicht mehr zurücknehmen. Beispiel? Zum Beispiel von wegen so, ah ja, ich will, dass meine Asche, dass ich verbrannt will, meine Asche soll in Brownie gebacken werden und dann sollst du den essen. So, und dann stell dir mal vor, du stehst dann beim Krematorium und sagst so, sorry. Ich weiß, ganz, ich, kann ich kurz eine Sache noch haben? Ganz, ganz tolle Rede. Ich finde, da bräuchte so ein. Tolle Rede. Aber könnte ich die Asche haben und haben Sie ein bisschen Mehl da? Haben Sie vielleicht so Schokos. Sorry, Entschuldigung, ich setze mich gleich wieder hin. Hat jemand Schokosirup? Sie brauchen den Sicherheitsdienst nicht rufen. Hat jemand Schokosirup? Sie brauchen den nicht rufen. Entschuldigung, 200 Gramm Zucker. Sorry, ich setze. Hey! Und so ist es dann halt einfach. Aber nur, weil du einfach den Wunsch deiner geliebten Person erfüllen wolltest. Wie gesagt, es ist ein großes Problem. Nimmt man dann den Elefantengrabstein oder nicht? Ja. Es ist wirklich, ein großes Problem, weil Leute haben einfach so viel Macht mit dem, was sie dann sagen. Ja, vor allem, man muss da, man, also wenn es im Testament steht, so, dann hat die Person sich das überlegt und das ist gut und Notar hat das abgenommen. Aber wenn man das so nebenbei sagt. Es bräuchte so ein Ironienotar. Den Irotar. Ja. Und der müsste entscheiden, Moment, das war ironisch gemeint, das war als Gag gemeint. Ja. Ich habe ja hier schon oft meine Anekdote zu Besten gegeben, mein Bit, dass wenn ich sterbe, sollte nie wieder glücklich sein. Mhm. Ihr alle sollt nicht, ich hätte es nicht ich so gewollt. Ich würde mich daran halten. Ich meine, ich werde sowieso nicht mehr glücklich, wenn du stirbst. Zu allem sollt ihr sagen, hätte er es so gewollt? Nein. Hätte er gewollt, dass wir glücklich werden? Nein. Hätte er gewollt, dass wir weitermachen? Nein. Mhm. Das sage ich hier oft immer. Und dann finde ich, sollte es euch zumindest gestattet sein, zu dem Ironotar zu gehen und zu fragen, wie haben wir das zu bewerten? Ja. Und sagt, kann er sowas sagen wie, nee, es war im Bit eines Comedy-Podcasts, also wahrscheinlich wollte er, dass ihr wieder glücklich werdet. Ja. Und er hat das genutzt, dieses geflügelte Prinzip. Und dementsprechend würde er weitermachen. Aber weiß nicht, wie man da. Ja, aber Ironie und Witz ist ein riesiges Problem. Weil wenn du dir heute mal so einen Blogpost anschaust von, keine Ahnung, irgendeinem Gesellschaftskritiker von Serdar Somuncu oder sowas. Und dann schreibt er da einen Text und natürlich macht er da viele Gags und ironisch und sagt dann sowas wie Lügenpresse. Benutzt er als Begriff vielleicht, weiß nicht, was er schreibt. Aber vielleicht benutzt er diesen Begriff ironisch, um sich über die AfD lustig zu machen und so. Aber all diese ganzen Konzepte gehen ja komplett verloren. Lies den Text in 200 Jahren und das checkt kein Mensch mehr. Natürlich gibt es dann vielleicht ein paar Experten, die so Facebook-Experten, die sich auf Serdar Somuncu spezialisiert haben, die es vielleicht bereuen irgendwann, aber sich sagen, gut, ich musste einfach in der Vorschule, weil unser Schulsystem ist ein bisschen beschissen geworden, in der Vorschule musste man schon sein Spezialgebiet wählen für sein ganzes Leben und ich habe mich für Serdar Somuncu entschieden. Rückblickend doof, aber jetzt bin ich halt Experte, die kennen sich aus, aber alle anderen stehen mit großen fragenden Augen und Mündern vor und Ohren vor dem Text ich und sagen, was soll das? Es gibt ja auch Leute, die dann noch zu Lebzeiten, also jetzt der Serdar Somuncu wäre dann in dem Beispiel schon tot, aber es gibt ja auch Leute, die dann so zu Lebzeiten sich mit Leuten beschäftigen, mit Künstlern. Oder zum Beispiel die KHM, die Kunsthochschule für Medien in Köln, die hat da zum Beispiel von einem lebenden Künstler, hatte die so ein Logo, halt einfach so ein schwarzes Quadrat. Und irgendwann kam raus, der Typ ist ein Antisemit. Und unter. Aber das ist gar nicht schwarz. Moment, da ist noch eine Graustufe richtig. Drin. Und dann gibt es nämlich das Original, haben die dann gefunden, das Originalbild dieses schwarzen Quadrats, haben die dann irgendwann mal umgedreht und da war irgendwie ein fucking Hakenkreuz runter oder so. Wie umgedreht? Die haben das Bild umgedreht, das war ein Original. Ach so. So. Und das hat davon nie jemand mal umgedreht. Ich weiß nicht genau, ob die Geschichte so ging oder ob ich mich gerade. Auf jeden Fall, oder haben das abgekratzt? Genau, abgekratzt war es, glaube ich. Ich weiß nicht, warum man das. Und das Kunstwerk hat er versteckt darunter, oder? Auf jeden Fall war da ein fucking Hakenkreuz. Man kann ja so Röntgenstrahlen so durchgucken, vielleicht haben wir es da gesehen. Auf jeden Fall hat man irgendwas gesehen, wo man dachte, fuck. Und wo die Hochschule dachte, shit. Wir hatten die ganze Zeit einfach, auch die in ihrem Logo hatten, und da kann man alle Logos, alle Rechnungen wegkreuzen. Warum haben wir das so gedruckt? Wir haben es auch erst drunter gedruckt mit dem Hakenkreuz. Verdammt. Doofe Idee. Aber der lebt noch, oder was? Ja. Und dann kann man fragen, so die Frage, was soll das? Ja. Joke, just kidding. Gänkchen. Ich konnte nicht wissen, dass sie den Krieg verlieren. Stell dir vor, die hätten gewonnen. Wäre das ein mega Ding gewesen, aber nein. Alle Fans cool. Wir sind Überraschungsei. Ja, so. NS-Überraschungsei. Was ist das denn? Aber das, ich finde Tod und gerade Selbstmord ist ein Problem. Vor allem ist mir jetzt aufgefallen, durch die ganze Linkin Park-Nummer, der Sänger von Linkin Park hat sich umgebracht, Chester Bennington. So, weil er Depressionen hatte. Weiß man das? Woher weiß man das? Hat er mal gesagt, in einem Bild. Ja, und nur weil er irgendwann sagt, er hat Depressionen und sich umbringt, heißt das nicht, dass es zusammenhängt. Nee. Ich kann ja sein, dass er Schulden hat. Gut, okay. Gut, ich meine, es ist naheliegend, aber ich würde sagen, du hast jetzt als Faktum präsentiert, dass wir nicht haben. Sorry, wir haben auch eine gewisse journalistische Aufsicht. Deswegen, formuliere ich es um. Chester Bennington hatte Depressionen und Chester Bennington hat sich umgebracht. Alles klar. Und jetzt meine These. Es ist für Leute, die Depressionen haben und keine Weltstars sind, scheiße. Extrem scheiße. Weil überleg mal, du sagst, jemand, der Depressionen hat und dem geht's unfassbar gut, der hat unfassbar viel Geld, der hat unfassbar viele Fans, die ihm jeden Tag das Glück der Welt wünschen, lebt seinen Traum als Musiker, er macht die Musik, er kann sich als Künstler selbst verwirklichen, kann machen, was er will, weil er so viel Einfluss hat, aber bringt sich um, weil er Depressionen hat. Mhm. Ist doch für Leute, die Depressionen haben, plus ein Scheißleben, echt mega uncool. Das stimmt. Eigentlich müssten die sich auch umbringen, weil er sagt ja eigentlich, wenn er es nicht hinkriegt. Und deswegen finde ich es ein verdammtes Arschloch. Weil was ist das denn für ein Zeichen? Was ist denn für ein Zeichen von dem? Vielleicht sollten noch ein paar Lebende auch behaupten, sie hätten Depressionen. Einfach um es auszugleichen. Genau. Dass jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, Michael Keaton Willy vorkommt Brandt. Und sagt, Leute, Willy Brandt zum Beispiel sagt, hier, ich auch. Einfach, damit du die Harmonie wieder ausgleichst. Eben. So jemand, der ein tolles Leben hat, keine Ahnung, so eine Avril Lavigne. Die guckt man sich gerne an, die hört man sich gerne an. Avril Lavigne? Die hört man sich gerne an. Was macht Avril Lavigne? Die hat, keine Ahnung. Hat die jemals mit der Musik gemacht nach She was a skater boy, so sexy skater boy. Ja, das Levine des 20. Jahrhunderts. Ja, das stimmt. Ja, eins. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht, wenn du depressiv bist und dir denkst, ja, wenn ich mal reich und berühmt bin, dann passt das alles schon so. Dann bist du reich und berühmt und merkst, nee, ist immer noch scheiße und dann bringst du dich um. Ach, du meinst, die haben mehr gesehen, die konnten tiefer in sich reinblicken in dem Sinne, dass sie quasi alle ihre Träume, die sie denken, die auf dieser Welt möglich sind, erlebt haben. Es ist doch schlimmer, wenn du unglücklich bist und dir sollte es eigentlich gut gehen, als wenn du unglücklich bist und dir sollte es eigentlich auch unglücklich gehen, weil du bist halt irgendwie ein dummer Podcast-Hörer, der irgendwie keine Freunde hat und wenig Geld. Dann sagst du, ja, das passt schon so zusammen. Aber wenn du jetzt Weltstar bist und denkst, sag, mir geht's nicht gut, dann sagst du, fuck. Man will den Berg hochgehen und denkt, das wäre sein größter Wunsch. Und es ist doch besser, noch ein bisschen Berg vor sich zu haben, als oben am Gipfel zu sein. Und am Gipfel steht der Galgen. Du sagst, man ist wie ein Maulwurf, der möglichst tief in die Erde will. Das ist doch besser, nicht am Erdkern zu sterben, sondern noch ein bisschen Erde vor sich zu haben, in dem man graben kann. Nicht zitierfähig vielleicht, aber im Grunde vielleicht sowas. Du sagst, man ist wie ein Friseur, der möglichst viele Kunden haben will. Ja. Und da ist es doch besser, nicht alle Kunden bereits vergrault zu haben, als noch welche davor vor sich zu haben, denen man gegebenenfalls die Haare schneiden darf. Ja. Sowas schon. Sowas. Man kann es zusammenfassen. Vielleicht nicht unbedingt auf den Rücken meines Buches drucken, aber an sich schon. Willst du mal ein Buch schreiben? Ja. Aber ein Scherzbuch, ne? Ja. Was wäre die Widmung am Anfang? Die wäre schon ein Gag, glaube ich. Ich glaube, im Ernst, wenn ich ein Buch schreibe, dann unter falschem Namen. Weil einerseits habe ich keinen Bock auf diesen Fan-Hype irgendwie. Jetzt nicht, dass ich unglaublich viel Fans hätte, aber das ist ja doof so, weil, keine Ahnung, du bist jetzt, was weiß ich, irgendwie ein berühmter Twitter-Typ. So, du hast 100.000 Follower. So, dann schreibst du ein Buch und es verkauft sich dann 50.000 Mal. Und du sagst, wow, 50.000 Mal. Aber dann denkst du dir, was kann ich denn jetzt mit der Zahl anfangen? Also die Leute kennen mich und deswegen haben sie das Buch gekauft. Du kriegst ja kein Feedback von Büchern. Da gibt es keine Kommentarspalte oder keine. Aber es gibt eine Sternebewertung. Es gibt Lesungen, wo Leute andauernd reinrufen. Ja. Das gefällt mir. Die Stelle mag ich nicht. Lustig. Gute Formulierung. Syntax gut. Semantik schwach. Gut. Klar, auf solchen Lesungen war ich auch schon. Ja. Das stimmt. Aber an sich, ich glaube, ich würde. Du warst der eine Typ, der alle diese Sachen gesagt hat. Ich glaube, ich würde tatsächlich unter einem falschen Namen ein Buch schreiben. Ein Pseudonym. Oh, jetzt kann es natürlich sein, weil das genau würdest du ja sagen, in 10 Jahren, wenn du unter einem falschen Namen bereits ein Buch veröffentlicht hättest, würdest du es ja genauso sagen. Heißt, wir können uns nicht sicher sein, dass du nicht schon lange unter einem falschen Namen meinen Kampf veröffentlicht hast. Absolut. Mein Kampf für Kinder. Absolut, nee. Mein Kämpfchen. Oh, gibt es da einen zweiten Teil? Noch mehr Kampf? Mein Kampf 2. Dein Kampf? Mein Kampf, dein Kampf? Unser Kampf? Unser Kampf. Das stimmt schon, ja. Unser Kampf, es sei denn, du bist Jude und oder nicht Arier. Ja. Eigentlich eine gute Idee, so wie bei der Bibel, einfach zu sagen, ey, das war schon geil, lass noch einen zweiten Teil machen. Klar, ja, wie die Mormonen. Weiter geht's. Wie die Mormonen, die sogar nur einen dritten Teil. Absolut. Wird. Obwohl, ist ja die Frage, was dann der offizielle zweite Teil ist, ne? Empire Strikes Back. Ist es doch echt schon, also so. Empire Strikes Back, habe ich gerade gesagt, hat niemand gehört, weil du drüber geredet hast. Ich dachte, ich mach ihn einfach nochmal. Aber wir schneiden heute nicht. Das ist die erste Folge des Podcasts, wo wir nicht schneiden. Ansonsten machen wir das eigentlich auch nicht, dass wir so unsere Gags konstruieren. Stimmt, die Botschaft kam falsch rüber, das stimmt. Aber es scheint verrückt, in der Zeit gelebt zu haben, in der Religion im Entstehen waren. So, heute kann sich niemand vorstellen, dass die Bibel nochmal erweitert wird. Aber war die wirklich unmöglich. Mal, war die mal im Entstehen? Also war die mal, oder hat man das gemerkt dann? Nein, es gab doch zum Beispiel im Mittelalter und so Päpstekongresse, wo man sich entschieden hat, welche Teile der Bibel jetzt offiziell sind und welche nicht. Ja, aber auch und die so. Haben ja nicht gesagt, an was wir glauben wir jetzt, sondern an was, die haben zumindest entschieden, diese und diese Parts sind es wert, weil das, genau. Mir gefällt aber die Noah-Geschichte. Die finde ich gut. Wer mag Noah? Das mit dem, mag Spider-Girl. Das mit dem Affen und der Giraffe, das lassen wir mal komplett raus. Verwirrendes Chapter. Timon und Pumba. Nicht? Entziehe ich nicht? Okay, ich mochte es. Okay? Ich schreiß mal raus. Ich habe drei gut. Stimmen, ich habe die größte Mütze. Aber das ist aber heute in der Religion so. Wer hat entschieden, die größte Mütze gewinnt? Ich wette, dieser Satz steht sogar in Latein natürlich besser. Mhm. So Hutus, Maximus. Victorius ist. Ja. Und ich glaube, aber irgendwo wird das so stehen, dass der mit der meisten, wie wer schreibt, der bleibt. Das stimmt, deswegen kann man die auch wiegen dann, also gegenseitig. Aber es ist tatsächlich, heute ist ja unvorstellbar, dass man sagt, so Leute, Koran, lass noch einen zweiten Teil machen. Irgendwie noch so ein bisschen was mit Frauen. Meine weibliche Hauptfigur, meine Protagonistin, mal so eine starke, selbstbestimmte Frau, irgendwie, die dann irgendwie auch mal sind, nicht kämpferisch. Nee, warum denn nicht? Lass es doch mal so. So eine Identifikationsfigur für junge Muslime, die irgendwie auch mal sagen so, was? Hey, ich will's auch mal zu. Warum denn nicht mal irgendwie, keine Ahnung, eine oder was? Die sollen mal schön, ihre Haare verdecken. Die sollen mal schön so in so große Tücher das legen. Auch im Sommer. Klar, im Freibad. Absolut. Da will ich gar nichts dran rütteln. Gut. Vielleicht so ein geschlechtsloses Tier. Schlange ist vielleicht. Irgendwie so ein Esel. So ein lustiger Esel. Der irgendwie so von Eddie Murphy könnte synchronisiert werden. Und dann haben wir irgendwie so eine lustige Figur, die aber auch mal sagt so, Frauen sind auch ganz okay. Nicht gut, ganz okay. Okay. So, und so geht's weiter. So entstehen Religionen. Unvorstellbar, dieses alberne Szenario. Unvorstellbar heute. Vor 1000 Jahren war es noch so, ach komm, ey, diese Geschichte mit dem Typen, der Elektrizität erfindet. Raus. Aber vor allem sind die ja nicht wirklich übertragen. Also ist ja nicht so, dass die immer Lehren haben. Also nicht alle Bibelstellen haben so liefern irgendwie so ein gewisses Wertepaket mit. Manche sind doch einfach so ein bisschen seltsam. Oder? Ich glaube, es ist. Also, diese Abraham-Nummer, wo er tötet deinen Sohn und dann nach drei Kapiteln sagt er: Na, war nur ein Spaß, brauchst nicht töten. Oder? Nee, du musst den nicht töten, ne? Ich glaube, er hat ihn schon getötet und dann hat Gott gesagt: Nee, hättest du nicht brauchen. Hättest du nicht machen müssen. Sorry, ey, ich war mega betrunken. Ich ging im Stau, ey, Alter. Ich war mega betrunken, als ich das letzte Mal angebetet habe. Ey, es tut mir mega leid. Du kannst ihn auch wiederbeleben. Ja, shit. Ist ganz schlimm. Aber du hast doch Zauberkräfte, du bist doch allmächtig. Könntest du nicht die Zeit zurückspulen wie Superman? Sorry, Verbindung. Da kommt gerade so eine Wolke, schiebt sich genau. Es war eine andere Zeit einfach. Ich habe mir gerade überlegt, ob es möglich ist, einen Text zu schreiben, der keine Botschaft hat. Ich möchte da gleich drauf eingehen. Wann hat Gott aufgehört zu sprechen? Danke. Mit Jesus. Gedanke beendet. Kann man einen Text schreiben, der keine Botschaft hat? Was heißt Botschaft? Natürlich hat jeder Text einen Plot, etwas, das passiert. Aber zu sagen, da kann man was draus ziehen. Also ist jeder Text interpretierbar? Okay. Ist meine Frage. Dann möchte ich dich fragen, was ziehst du aus Pünktchen und Anton? Die Kraft der Freundschaft. Was ziehst du aus Timon und Pumba? Die Kraft der Freundschaft. Was ziehst du aus Harry Potter und der Feuerkelch? Die Kraft der Freundschaft. So. Ja, du kannst mindestens immer die Kraft der Freundschaft. Aber lass es mal interpretieren. Für mich mal bitte den folgenden Satz. Stefan hat Zeit. So. Da drin steckt zum einen, ist er langweilig. Weil er hat Zeit. Wenn er nicht langweilig wäre, hätte er auch keine Zeit. Dann würde er Dinge machen. Er hätte Pläne. Er hat offensichtlich keine Pläne. Es schwingt mit, vielleicht sollte er was zu tun haben. Vielleicht sollte man ihm was helfen, was zu tun geben. Aber das ist jetzt nicht wirklich eine Botschaft. Man sollte ihm ein Projekt. Es ist ein Hilfeschrei. Es ist primär. Man sollte ihm die Selbstmord-Hotline-Nummer geben. Einfach mal so. Nur mal so einen Raum werfen. So einem netten Gespräch. So, hi Stefan, wie geht's dir? 0800 111 111. Und dann einfach mal ein bisschen. Das sind die so ganzen ein T-Shirt. Botschaften. Warum trägt meine Familie immer so T-Shirts von der Selbstmord-Hotline? Aber alle die Nummer draufsteht. Der Bruder hat die 0, der Onkel hat die 8. Und manchmal setzen sie sich falsch rum an den Tisch. Falsche Botschaft. Dann rufen sie aus, was sie denn das die Mord-Hotline einfach. Die ich anrufe. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie sich umbringen? Wir haben ein paar für tolle Ideen zum Selbstmord. Drücken Sie die 2. Wollen Sie es lieber mit einer scharfen Klinge? Axt, Messer? Dann drücken Sie die 1. Boah, was ist denn für Verkehr am Hof? Alle haben, ich weiß nicht, glaube ich nicht mehr gewunken. Alle haben hier gerade Feierabend. Ich kann nie einschätzen, wie weit man von außen in ein Haus schauen kann. Weil manchmal bin ich im Haus und denke mir, Alter, wenn jetzt gerade jemand sieht, wie ich mit der rechten Hand in der im Erdnussbutterglas mit der linken Hand versuche, irgendwie mein Regal einzuräumen und gleichzeitig mit dem Fuß noch versuche, die Katze zu verscheuchen, das sähe richtig albern aus. Aber dann denke ich mir, wie funktioniert Physik? Keine Ahnung, schon mal mein Gehirn sagt, Leute, ich bin raus, sorry. Dein Gehirn sagt, nope, sorry, auf Wiedervorlage bitte. Keine Ahnung. Dein Gehirn ist so ein Typ, der wegrennt. Was ist meine Steuernummer? Was ist meine Steuernummer? Emma, bitte nach. Nur die ersten drei Ziffern. Ein Ticket nach Schweden, bitte. Sorry. Hier, bitteschön. Sorry, wann hat meine Mutter Geburtstag? Nur kurz ein. Ach, Check-in nach Schweden in 2 Minuten. Nur, sag's mir kurz. Zeig die Hände. Zeig die Hände. Bereit. Zeig nur das den Monat. Der Monat. Ach, Gott. Ach. Ja, ich ruf zurück, Mama. Okay. Tschüss. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe neulich auf einem ähnlichen Tweet nachgedacht. Weil, wenn man masturbiert, macht man die Rolle zu. Wirklich? Auf jeden Fall. Aber wenn du im Moment bist, leidenschaftlich, nein, du bist drin, nein, deine nein, Hand nein. sagt, ich will nein. dich jetzt aber, Stefan. Ich will dein dickes Roh. Ja, okay. Ich weiß, es ist tatsächlich so, ich bin sehr rational. Auch dann. Auch beim Sex? Nee, auch beim Selbstbefriedigung. Von Sex will ich gerade noch nicht sprechen. Technisch gesehen ist es Sex. Kann ich auch nicht sprechen. Ja, gut. Oral. Onanie. Sex. Das ist der Fachterminus. Weiß ich nicht. Ich überlege halt, wie man Sex definieren kann. Ja, eben. Weil vor allem, ich habe überlegt, ist Oralsex schon, ist das schon Geschlechtsverkehr? Ja. Naja, ich würde sagen. Gut, aber nur Einbahnstraße. Also, ich würde sagen, Sex kommt ja von Geschlecht. Und sexuelle Handlungen sind alle Handlungen, für die dein Geschlecht relevant ist. Redest du das ein, weil du sonst mit 28 zum ersten Mal Sex gehabt hättest? Nein. Alles, womit sozusagen deine Genitalien, dein Geschlecht involviert sind, was man nicht. Wo das Geschlecht relevant wird, sag so, ich mal. So, wenn ich jetzt. Also, wenn du jetzt sagst, habe ich mit einer Frau eine sexuelle Beziehung oder nicht sexuelle Beziehung, frag dich, ist es notwendig, dass sie eine Frau ist, wenn ich heterosexuell bin? Wir gehen zusammen ins Kino, würde ich auch als mit einem Mann können. Du klingst wie das. Wir hatten noch so ein da gab es so neue Lernmethoden, dann gab es so ein neues Spanischheft. Und dann gab es immer so eine CD, die wir einlegen mussten dazu. Und der gesagt, Ejercicio uno. Und dann hat die vorgelesen und ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat, weil es Spanisch war. Aber so, du genauso klang, fragt euch, war ein Geschlechtsteil von euch involviert? Du klingst exakt wie so ein Buch, was man aufschlägt, wo dann so, wo kann man so ausmalen, so dann gibt es so ein Junge und Mädchen und der bei dem dann so Pfeile erklären, was zu sehen ist. Ja klar. Hattet ihr Sex? Fragt euch. Aufgabe 1. Aber du willst hier schön einen wegdengeln, die Hand ist in die Margarine gesteckt. Stefan, Titze ist bereit und los geht's. Aber erstmal Roller zu. Auf gar keinen Fall. Also Also, Punkt um 18 Uhr bin ich zu Hause. Und dann wird erstmal schön gehobelt. Ja, 18:27 Uhr mache ich mit dem Roller an zu. 18:28 Uhr ist das Licht an, ja. Der Laptop ist hochgefahren und ich setze mich hin. Vorspiel. Und dann 18:30 Uhr geht es los. Dann 18:35 Uhr sage ich, okay, langsam wird es Zeit. Also gehen wir schon mal die Favoriten und die Lesezeichen durch. Und 18 Uhr. Ja, 40 ist vorbei. Oh, 40? Von 35 bis 40? Nee, 35 ist 10 Minuten. Habe ich dir schon mal erzählt mit Robbie Williams? Exakt 10 Minuten. Bei Cribs? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Dadurch, dass du nicht wirklich darauf eingestiegen bist, klingt es ein bisschen so, als wäre es alles ernst gemeint. Aber gut, wir lassen das mal so für sich beruhen. Oh, nur 10 Minuten? Das war nicht die Persona, die ich mir erwartet hätte. Ich dachte mir, wir gehen das jetzt doch weiter geckig durch. Und dann aber, okay, was ist denn mit Robbie Williams? Ich habe mal Robbie Williams Cribs gesehen und da hat er sein Schlafzimmer vorgestellt, hat er so das Kamerateam. Und dann hat er da so eine Stoppuhr liegen auf seinem Nachttisch, auf der noch stand, ich glaube, es war irgendwas im Bereich von 1:18, 1 Minute 18. Und dann hält er das so in die Kamera und sagt, ja, mein Rekord von gestern Nacht. What? Und was, ich habe damals schon als 13-jähriges Mädchen gedacht, what? Also erstmal, mir war gar nicht bewusst, was denn jetzt genau. Also ich dachte, erstmal geht es um Sex oder Masturbation. Ich glaube, Masturbation. Ja. So, weil das ist ja der Recht. Aber warum so ein Rekord von gestern Nacht? Weil das hat man doch eher, wenn man. Ich weiß aber gestern Nacht, ich kann mich doch jetzt nicht an den genauen Wortlaut erinnern. Aber du kannst dich an die Zahl erinnern, oder was? 1,18. Naja, das merke ich mir natürlich. Als Referenz merke ich mir das natürlich. Sofort sagen, okay, wo stehe ich? Ja, und dann war schon merkwürdig. Also so ein Robbie Williams, der dann prahlt damit, wie schnell er masturbiert, ganz merkwürdig. Wie schnell oder wie langsam? War das eine Stunde oder ein Tag? Kann auch sein. Ein Tag, 18 Stunden. Man hätte wahrscheinlich nochmal drauf zoomen müssen, um genau zu gucken, war es Anus oder war es Horus? Ich habe jetzt, ich masturbiere seit einem Jahr 18 Tagen. Ja. Das wäre schon nicht so schlecht. Aber was ist denn da genau gut? Ist denn gut, schnell zu sein? Ich glaube, dann wäre schnell gut. Es gibt ja auch sowas, diese Kekswichsen-Praxis, wo der als letztes kommt, dann den Keks essen muss. Von daher ist ja, je schneller man ist, desto besser in dem Spiel. Von daher. Ah, das heißt, schwule Leute sind im Spiel richtig gut. Also die im Kekswichsen gewonnen haben, ja, weil die doch erregt, was außenrum abgeht. These: eure homosexuellen Mitschüler waren besser im Kekswichsen als ihr. Ja, wobei man da jetzt nochmal klären müssen, inwiefern Erregung dem zusteuert oder absteuert. Also. Nee. Ob du automatisch schneller bist, wenn du erregt bist. Okay, ja, ich rechne das auf. Ich glaube, uns fehlt auch jetzt einfach der Erfahrung. Geilheitsquotient. Vielleicht sollten wir einfach mal zum anderen Thema. Ich glaube, da haben wir beide nicht so die mega gute Expertise. Ich finde find eine Sache unfassbar lustig, wo ich seit Tagen drüber lache, immer wenn ich bei Facebook online gehe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil wir beide haben ja von die Masterclass von Aaron Sorkin gemacht, ja? Ne? Dem großen Screenwriter. Mhm. Und wir haben da mitgemacht und dann bist du ja in der Facebook-Gruppe, ne? Bist du da auch drin? Ja, landest du in der Facebook-Gruppe. Und es ist bei mir zum Beispiel die einzige Gruppe, wo richtig viel Traffic ist. Mhm. Da sind so 1800 Leute drin, schätze ich mal. Und die ballern die ganze Zeit einfach ihre Screenwriting-Books da rein, ihre Screenplays da rein, irgendwelche Links zu spannenden Vorlesungen und sowas. Und lächerlicherweise fangen die gerade alle an, Preise zu gewinnen. Die fangen. Echt? Ja, also die gewinnen sämtliche Kurzfilmpreise, auch renommierte, so Toronto Filmfestival oder so Scheiß, werden alle nominiert als beste Newcomer Screenplays in ihren komischen Districts in den USA. Und ich denke mir die ganze Zeit, hat Aaron Sorkin es einfach geknackt? Hat er einfach das Rätsel gelöst? Kann schon sein. Hat er einfach gesagt. Aber warum bist denn du kein? Ich habe kein Drehbuch geschrieben und es eingereicht. Achso, du hast keine Ambition. Außerdem bin ich ein grimmpreisbringender Autor bei guter Arbeit, okay? Aber ich finde es so lustig, die Vorstellung, dass der einfach so ein paar. Es war ja nicht mehr richtig konkret. Er hat gesagt, wie schreibt man Dialog? Er hat gesagt, schreibt es einfach wie Musik. Und dann die Vorstellung, dass alle so, got it. Und aufschreiben, so ein paar Sätze, und dann zack, einfach alle gewinnen. Ich frage mich, wenn der Erste aus dieser Gruppe, vor allem erstmal, wenn ich was gewinnen würde, würde ich auch nicht da hinten reinschreiben, oh, geil, dank der Aaron Sorkin Masterclass habe ich den Deutschen Grimme-Preis gewonnen. Würde ich niemals machen. Du würdest das doch nicht dem die Credits geben dafür. Und ich frage mich auch, ob diese Leute dann einfach, wenn die irgendwann mal einen Oscar gewinnen, auch in die Gruppe schreiben, wow! Die Masterclass hat mir einen Oscar ermöglicht. Geil. Auf der anderen Seite würde ich schon in jedem Film, den ich ab jetzt schreibe, am Ende schreiben, Special Thanks to Aaron Sorkin. Einfach nur, damit Aaron Sorkin in den Credits von meinem Film steht. Scheißegal, was da ist. Auch wenn er mit deinem schwachsinnigen Film nichts zu tun haben will. Kann man einfach Leuten danken? Klar, du kannst allen danken. Aber du kannst nicht einfach sagen, Special Thanks Quentin Tarantino. Das musst du ja doch absiegen. Ja, du kannst ja nicht einfach seinen Namen in deinen Credits. Das ist ja bei IMDb auch so. Du kriegst ja bei IMDb auch einen Thanks-Eintrag, einen Thanks-Credit. Also Leute, denen gedankt wird, die kriegen dann eine IMDb-Seite unter anderem, wo dann echt? Wo die einen Thanks-Credit bekommen haben, ja. Na, aber da kannst du doch nicht einfach jeden nehmen. Da gibt's bestimmt Regeln. Ja, vor allem sieht dann dein Cast und Crew, sind einfach die gedankt, denen genannt wurde, sind wesentlich famer als denen, die mitgespielt haben und so. Ja. Ist schon lustig. Das heißt, ich kann mir auch selbst danken und dann ist das auf meiner IMDb-Seite auch. Ja. Geil. Das ist nicht schlecht, das mache ich. Richtig gut, ne? Das finde ich so lustig einfach. Die Vorstellung, dass Aaron Sorkin einfach raus hat, wie man Drehbücher schreibt. Ja, ich erwarte jetzt auch auf die ganzen Leute, die Masterclass Stage Performance von Usher gemacht haben, dass jetzt einfach ganz viele neue Talente aus dem Boden sprießen. Stimmt, und vor allem, ist nicht so, dass Serena Williams Tennis lernt? Ja, genau. Es wie ist läuft random. Das eigentlich? Weil du kannst ja nicht zu Hause in deinem Wohnzimmer kannst du lernen, wie man Drehbücher schreibt. Also ganz kurz. Aber du kannst nicht lernen, Tennis zu spielen. Es gibt die Seite Masterclass, wo man sich von berühmten Leuten beibringen kann, wie jeweils ihr Handwerk funktioniert. Für $90 kann man es bezahlen, dann kriegt man so. Das sind meistens Künstler. So 20, 30 Videos und kann sich die angucken und kann es dann lernen, kriegt auch so kleine Aufgaben und genau. So. Und da gibt es jetzt ein paar mittlerweile. Wie gesagt, Aaron Sorkin Screenwriting. Es gibt auch für Kochen und Schach gibt es zum Beispiel auch. Und Hans Zimmer. Friend. Er macht auch Musik, Werner Herzog Dead macht Film machen und sowas in der Richtung. Und es sind eigentlich künstlerische Sachen. Hans Zimmer nicht, ne? Habe ich jetzt falsch gesagt. Doch, Hans Zimmer hat auch. Ach so, doch. Ach, cool. Ja. Und mach ich auf jeden Fall auch noch. Auf jeden Fall, klar. Und das ist halt cool, weil das alles künstlerische Berufe sind, die kann man, kann die nicht lernen, aber man guckt den Leuten zumindest gerne zu. Man kann sich was sagen lassen. Genau, man will sich sagen lassen, wie andere Leute das machen. Ja. Und ist auch beruhigend zu hören, dass ein Aaron, ja, es ist eigentlich ist es sehr beunruhigend, dass auch ein Aaron Sorkin nicht Dialog aus dem Handgelenk schreibt, sondern wochenlang prokrastiniert und dem es nicht gut geht dabei. Aber es ist trotzdem cool zu hören, was deren Praktiken sind. Und einfach diese Gruppe, wo alle plötzlich wahnsinnig erfolgreich sind. Wenn Serena Williams plötzlich sagt, einmal so, ist denn so Tennisranglisten erste, sagt dann auch so, ja, vielen Dank an die Masterclass von Serena. Oder immer einfach so, Leute, einfach immer abwechselnd Rückhand, Vorhand, Rückhand, Vorhand. Und plötzlich, einfach alle Wimbledon machen da hier ein Ding einfach komplett, übernehmen einfach alles. So viele gute Tennisspieler. Es gibt vielleicht gibt es auch schon zu viele gute Tennisspieler. Ich glaube. Welche Sportart hat die meisten Spieler? Oh, weißt du, was mich interessiert? Wahrscheinlich so amerikanisches Football. Na, aber Fußball ist doch der größte Sport. Kann sein, ja. International. Aber Frage, welche Sportart hat die besten Menschen, die nicht weit voneinander entfernt sind? Also was hat die geringsten Abstände? Aha. Also muss man halt umrechnen, weil so die 100-Meter-Sprinter, die liegen halt nur Nanosekunden auseinander. Ja. Aber das ist ja umgerechnet vielleicht. Können die dann schwer zu sagen. Stehen die dann einmal weniger im Abseits beim Fußball. Keine Ahnung. Schwer zu rechnen, ja. Ja, es ist wirklich schwer zu rechnen. Man kann es nicht aus. Aber welcher Sport hat die schlechtesten Sportler? Baseball. Ohne zu zögern. Ja. Ohne, ich brauche nicht mal mein Gehirn benutzen. Es ist Baseball. Das ist lächerlich. Also wir haben beim zweiten Mal Baseball gucken herausgefunden. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir hat es nicht mehr so viel Spaß gemacht wie beim ersten Mal. Doch, ich verstehe mehr und mir macht es immer mehr Spaß. Es ist viel Wissen, haben wir wieder verloren. Wir haben ein paar Innings gebraucht, richtig, 8, um reinzukommen wieder. Versteht niemand. Gibt 9. Ja, sag das doch, vor dem Gag. Ich habe auch überlegt, ich habe neulich einen Gag bei Twitter rausgehauen, wo ich dachte, ich mal einfach danach den Gag nochmal auf. Für Leute, die es nicht verstanden haben. Ja. Weil ich kriege mittlerweile viele, I don't get it. Ja? So, ja. Krass. Weiß nicht, ich entferne mich von den Leuten, die mich lesen. Ja, aber dann haben wir herausgefunden zum Beispiel, dass es eigentlich auf die Würfe ankommt. Also je mehr du in die Mitte wirfst, desto besser ist es für dein Team. Du darfst sie nicht verwerfen, darfst aber auch nicht zu schwach werfen, sonst kann der andere schlagen. Und da entscheidet sich das, in diesem kleinen Moment. Das haben Leute, glaube ich, herausgefunden und trainieren nur das. Deswegen haben die auch alle ihre Schultern kaputt und so. Ja. Und können massiv schnell werfen. Einfach 8 Stunden am Tag. Genau. Und andererseits sind die beim Laufen extrem schlecht. Die sprinten nicht gut. Obwohl das 50% des Sports ist Laufen. Ja, aber guck mal, das ist auch so, wenn du Koch bist, was lernst du dann? In der Küche schnell von links nach rechts laufen oder kochen? Natürlich kochen. Klar, als Koch läufst du natürlich auch von der Pfanne zur Fritteuse, vom Backofen zur Pfanne, so hin und her. Aber das würdest du nie, gut, kochen trainierst jetzt wahrscheinlich auch nicht so wie ein Sport, aber du trainierst jetzt nicht das Hin- und Herlaufen. So. Oder Stabhochsprung. Was trainierst du mehr? Das Laufen auf den Sprung oder dann von der Matte zur Startlinie? Aber das gibt doch keine Punkte. Das gibt doch keine Punkte. Okay, Leute, wir trainieren heute mal nur doch nicht. Von der Matte aufstehen, sich abklopfen, Danke sagen macht und nochmal an die Startlinie. Lach darüber den ganzen Tag. Lach darüber nicht. Es mag lustig klingen, aber es macht keinen Sinn, okay? Weil das ist genauso, als würde man beim Baseball trainieren, wie man in die Kabine geht nach dem Spiel. Wäre ein lustiger Sketch. Würde ich mir anschauen, würde ich doppelt lachen. Wenn ihr darüber gelacht habt gerade, dann habt ihr nicht verdient, Podcast-Hörer zu sein. Weil dann müsst ihr nochmal von vorne anfangen, von der ersten Folge. Du musst auch jetzt nicht so drauf rumreiten, dass niemand drüber gelacht hat, okay? Ich glaube, es haben Leute darüber gelacht. Das macht mich fuchsig, weil es keinen Sinn ergeben hat. Okay, dann fahr fort mit deiner Erklärung, warum Baseball kein guter Sport ist. Das ist ein guter Sport. Ich glaube, Stabhochsprung tatsächlich hat ein Freund von mir auf dem Schulweg, ich weiß nicht, ob du dich, können wir gleich über das Konzept Schulwege nochmal reden, auf dem Schulweg einfach so gesagt, mein Opa war ja Stabhochsprung-Weltmeister. Und dann? Ich sag so, wirklich Weltmeister? Ja, damals gab es aber auch nur so 20 Stabhochspringer. Okay, gut. Ich glaube, mein Bus kommt gleich. Einfach so, that's it. Das ist die Story. So. Kein Stolz auf seinen Opa. Es hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn keine Rückfrage gekommen wäre. Wenn einfach so ein Satz ist, den man mal sagt, wie, ich habe heute meine Hausaufgaben gemacht. Und dann reagiert niemand darauf. So, ja, mein Opa war Stabhochsprung-Weltmeister. Was macht ihr heute Abend noch so? Hat noch jemand was vor? Ja, stimmt. Aber Schulweg, ne? Du hast ja, also heute unvorstellbar, ne? Du bist ja, du gehst zur Arbeit und dann bist du instant für dich selbst einfach so. Aber damals gab es ja noch diese Limbo-Zone, wo du dann auch noch mit einigen Leuten nach Hause laufen, die du vielleicht auch gar nicht so gern magst. Die weil halt die bei dir wohnen. Bei dir wohnen, aber du, das ist dann auch so unangenehm und dann läuft man manchmal auch hinter denen und dann kann man nicht zu schnell laufen oder nimmt man einen Umweg, ganz unangenehm. Und dann teilweise gab es bei uns, also ich mag alle meine Freunde, die waren alle super, aber die warten dann auch irgendwie auf einen davor. Dann gab es immer Treffpunkt Müllhäuschen und dann haben wir dann alle gewartet und dann war auch so, gehen wir jetzt los oder kommt der noch, ist der krank, weil heute ist, sonst kommen wir nicht rechtzeitig und dann, jetzt müssen wir diskutieren und dann, da hinten kommt er, schnell, beeil dich, dann kommen wir zu spät. Dieses ganze Gedöns. Herr Wedel, Sie haben in Ihrer Biografie Treffpunkt Müllhäuschen, haben Sie vor allem die 18 von 20 Kapitel darauf, ich würde sagen, verschwendet, über den Schulweg zu sprechen. Liegen da so ein paar Probleme, die Sie nicht ganz verarbeitet haben zugrunde? Es ist ein Buch über die Kraft der Freundschaft. Mhm. Das ist meine Botschaft, das möchte ich damit klar aussagen. Das habe ich auch auf der ersten Seite direkt mehrere Male geschrieben. Ich habe es ein paar Mal angesprochen, einfach damit da die Interpretation, damit sich da die Archivare in ein paar Jahren nicht verhuddeln. Das wäre für mich nichts, das möchte ich vermeiden. Was sollen die Archivare sich nicht? Die möchten sich bitte nicht verhuddeln. Das habe ich auch tatsächlich auf den letzten paar Seiten. Ich richte das an meine Archivare aus, dass ich sie das nicht verhuddeln sollen. Ansonsten war es halt so, ja, Fabi kam immer zu spät. So. Und das ist halt einfach nervig. Das hat wirklich 3 Kapitel eingenommen. Fabi kam zu spät, 1, 2 und Fabi kam irgendwann nicht mehr zu spät, weil es dann ja die Krebskrankheit gab. Richtig, richtig. Und dann gab es immer den einen, der nicht Warhammer gespielt hat. Und dann haben die anderen sich über Warhammer unterhalten. Und er immer so, ich mag Hasen und so ein Bullshit und so. Deswegen, ey, Rudi, du bist echt ein dummer Penner. Und dass wir jemals mit dir einmal. Und das kannst auch deine Mutter sagen, der du. Und ich bin froh, ihn nicht mehr zu kennen. Von daher, ja. Vielen Dank fürs Interview. Gerne. Hast du alleine Songwunsch? Hast du alleine bist du allein zur Schule gegangen? Nee. Bus. Buskind, klassisches Buskind. Buki. Es gab, und das habe ich bis heute nicht verstanden, den C22. So. Carmen. Stell dich Carmen vor eine sagen wir mal, der Vereinfachung eine kreisrunde Stadt. Im Südzipfel ich, der kleine Stefan. So, jetzt gab es den C24, den C23. Ja, ja. Und ich war den C22, klar. Klar. Der Bus aus Südkarmen. Jetzt kommt der aus der Innenstadt gefahren und fährt nach Südkarmen und dann wieder in die Innenstadt rein. Der fährt an meiner Bushaltestelle vorbei, ein Alten- und Behindertenzentrum, fährt dann weiter nach Südkarmen rein, kommt dann wieder, fährt wieder zu mir in die Bushaltestation. Wie random ist das denn? Und fährt dann wieder in die Innenstadt. Heißt, alle Haltestellen haben normale Zeiten, außer diese Station. Und manchmal fährt er da rein, fährt dann die Runde in ganz in Süd-Süd kam, ja, fährt dann wieder zu mir und fährt dann in die Schule. Hat bei mir mein Leben lang zu massiven Verwirrung geführt, weil manchmal kam ich zu spät, war aber kein Problem, weil der Bus kam nochmal. Ja. Manchmal kam der Bus nicht nochmal. Und das hat mein Leben lang zu diesem Moment geführt, dass ich entweder kam ich pünktlich zur Schule oder nicht. Das waren die beiden Möglichkeiten. So je nachdem, ob der Busfahrer gerade nochmal da hält oder nochmal nicht da hält. Was ein bescheuertes Konzept. Die Zeiten stimmten auch alle nicht so, weil die Bushaltestelle hat nicht damit gerechnet, dass der Bus nochmal reinfährt. Das ist ja abgefahren. Aber ich glaube, ich habe gerade überlegt, dass ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe, wo die Busse überhaupt herkommen. Ich dachte einfach, ja, die sind da und fahren mich zur Schule. Die fahren Kreise. Die fahren klassische Kreisprinzip. Aber ich glaube, weil das halt so eine Behindertenwerkstatt und ein Altersheim war. Demenz, ne? Haben die das, kam der Bus halt, der Bus kommt die ganze Zeit. Die vergessen, dass der Bus kommt, kommt er nochmal. Weiß ich nicht, ob das Sinn gemacht hat. Ich möchte nicht drüber nachdenken. Aber dann, ich glaube, deswegen sind die aus Kulanz dann nochmal dahin gefahren, weil die den alten Leuten nicht zugetraut haben, den Plan zu lesen. Keine Ahnung. Ich habe es wieder nicht verstanden. Krass. Naja, aber das war mein Schulweg. Und ich habe ein traumatisches Erlebnis, wo ich beim Schwarzfahren erwischt wurde. Und da habe ich geweint. Vom ganzen Bus habe ich geweint. Weil er hat mir, und ich bin ein ehrlicher Mensch, und er hat mir vorgeworfen, ich habe ein Viererticket gehabt und ich habe das nicht abgestempelt. Alleine. Ich hab's nicht abgestempelt. Warum hattest du vier Fahrten? Ich dachte 4 Personen. Du fährst immer mit 4 Personen. Für meine Freunde. Mit meinem imaginären Freund. Naja, und dann kam es halt dazu, dass er mir vorgeworfen hat, dass, ja, du hast noch keinen Stempel darauf. Keinen von den 4. Wahrscheinlich bist du schon die ganze Monat lang schwarz gefahren. Und ich fand das so gemein, einfach diese Unterstellung, dass ich einfach angefangen musste zu weinen. Oh nein. Hattest du einen Helm auf? Ja. Zum Glück, natürlich. Konnte ja nichts passieren. Er konnte hattest du deinen Tränenfänger auf? Ja, und die Zahnspange im Mund. Gut, mit dem Bügel, nicht verschwenden. Mit dem Bügel, damit ich nicht verliere. Klar. Und an dem Bügel hängen so ein Schlüssel. In so eine Fahne. Und so ein Portemonnaie. So ein Helium-Luftballon, damit deine Mutter immer weiß, wo du bist. Deine Mutter kann über die ganze Stadt Carmen schauen und sieht an dem 60 Meter langen Schnur an deinem Helium-Luftballon, an dem orangen Helium-Luftballon, kann deine Mutter immer sehen, ah, da ist der Stefan, über der ganzen Stadt. Aber ich hatte auch so getarnt als Propellermütze, so eine Drohne, dass sie, wenn sie dachte, was macht er denn gerade, dass sie mich einfach fernsteuern nach Hause fliegen konnte. Ey, das ist doch die Zukunft der Drohnen. Eltern, die ihre Kinder fernsteuern. Einfach. Wo ist er? Wo, ich sehe ihn nicht mehr. Und dann einfach einen Hebel hoch und man sieht so Kind aufsteigen. Einfach so in so zwei Blöcken Entfernung. Mitten im Gespräch. Ja, ich finde die neue Staffel Yu-Gi-Oh! Ist ja wirklich. Wird hochgerissen. So, man spielt noch gerade Beyblades und so. Naja, und dann in der letzten Folge hat Yugi einfach. Weg, lässt alles fallen. Ja, weil Drohnen sind doch nicht mehr so schwer. Und aber auch so Post und so, Paketlieferungen, weil sich alle aufregen von wegen, Hermes ist so scheiße und alles ist so scheiße und alle DHL. Wer hat sich über Hermes aufgeregt? Malte. Und die sind alle so scheiße. So. Und von wegen, deswegen glaube ich ja, das wird ja bald einfach Drohnen sein. Dass die wirklich das Drohnen zu dir nach Hause blopp vor dich hinlegen und dann einfach abfliegen. Und das ist einfach genial. So muss es sein. In Hamburg habe ich ja diesen Fahnenroboter gesehen. Oh. Wo ich mir denke, warum überhaupt diese Fahnenroboter, wenn es einfach nicht mit Drohnen besser geht? Ja, stimmt. Und dann stürmt's und dann fliegen die Pakete alle durch die Gegend. Das geht ja nicht. Und du stehst die ganze Zeit mit offenen Armen. Oh. Mit so einem großen Handschuh, den du von Amazon bekommen hast. Komm. Meine Gläser. Ich kaufe nie wieder Gläser bei Amazon Drone. Oh, Amazon Drone. Finde ich gut. Amadrone. Amadrone! Und der Paket kommt noch schneller. Ich finde, aber muss es da wirklich mehr Innovation geben? Ey, ich gebe bei Amazon was ein und dann kommt es am nächsten Tag und man denkt sich so, ja, das war schnell genug. Das ist eine der Dinge, die sind, ich finde, der ist der Service schon sehr gut. Man will sich auch aufregen immer so gern, aber es ist sehr gut. Ich habe mich lange nicht mehr über Lieferzeiten von Paketen aufgeregt. Das hat sich schon. Ja. Überleg mal, als du so im Alter von 12, 13, 14, wo ich unfassbar gerne angefangen habe, das Prinzip bestellen und Pakete bekommen entdeckt habe, da gab es kaum irgendwann mal so Sendungsverfolgung, fing dann irgendwann mal an. Ja, ja. Und sowas. Und man hat wochenlang darauf gewartet, einfach auf Pakete. Mittlerweile kommen die einen am Tag. Kommt da drauf an, ne? Gerade so Bücherversendungen sind wahnsinnig schnell am nächsten Tag da und dann musst du die auch noch lesen und so, ist nervig. Mhm. Aber zum Beispiel so aus Japan oder so, ich habe mir letztens ein neues Musikinstrument gekauft. Hey, wenn ihr denkt, Stefan kann Fehlkäufe tätigen, nope. Fehlkauf Florentin kann auch was. Geil. Und ich habe mir ein Automaton gekauft. Oh, ich liebe die Dinger, die sind das Lustigste der Welt. Und das sieht aus wie eine große Note, also unten so ein Ball und dann so ein Stiel dran. Das habe ich noch nicht verstanden. Das einfach werden einfach. Doch. Nee, und unten ist ein großer Ball und da ein Stiel dran. Haben die das Instrument nach der Form Note gebaut? Ja, das hat ja oben auch so ein Fähnchen. Ja, aber haben die ein Instrument gebaut und gesagt, oh, das sieht aus wie eine Note. Oh. Wir machen eine Note draus. Was war zuerst da? Die Note oder das Instrument? Die Form oder das Instrument? Man kann es ja auch seitlich machen. Also unten hast du so einen großen Ball, der so aussieht wie ein Smiley. Und dann kannst du so auf die Wangen draufdrücken und dann öffnet der den Mund und dann macht er ein Geräusch. Und auf dem Stiel legst du deinen Finger wie auf einer Geige, wie hoch oder tief der Ton sein soll. Und damit spielst du das Ding dann. Was kannst du darauf spielen? Das ist elektronisch. Keine Ahnung. Aber ich würde gerne es so gut beherrschen, dass ich jede Melodie damit spielen kann, die ich kenne. Müssen wir mal gucken, mit dem trainieren. Aber dann. Das mache ich dann zum Live-Podcast. Da komme ich dann raus. Weißt du, was wir beim Live-Podcast machen? Ein 80-köpfiges Onomatoton. Wenn Orchester. Ihr euch fragt, wo gehen eigentlich meine Patreon-Gelder hin? Ey, jeden Monat schwemme ich da $40 in den Jordan. Nope. Die kommen bei uns schon an und die werden investiert in ein riesengroßes Orchester für das Live-Event. Die dann einfach nochmal, bevor Disney das Haus stürmt, das Intro anstimmen. Kein Scheiß. Jetzt gerade. In diesem Moment wird uns eine neue Titelmelodie komponiert. Sollen wir das sagen? Ja. Ah, das dauert doch noch Monate. Nein, jetzt gerade wird eine neue Titelmelodie komponiert. Und ich weiß nicht, ob es schon auf dem Weg nach Babelsberg ist, aber das Filmorchester Babelsberg spielt die ganze Titelmelodie in der 5-Minuten-Version. Die Erwartungen sind so hoch. In der ganzen 5-Minuten-Version ein 90-köpfiges Orchester unter der Leitung von Daniel Barenboim. In München spielen die die Podcast-UFO-Suite ein. Und ich sag euch eins, das war nicht billig. Das war echt nicht billig. Also wirklich nicht billig. Aber wir haben auch ein bisschen was aus der eigenen Tasche gezahlt. Aber das muss man auch mal machen. Weil dann, wenn man so ein Intro mal hat, dann läuft das auch die nächsten Jahrzehnte. Und dann hat man's. Ja, vielen Dank an die Spendengelder. Dankeschön. Jetzt komm, jetzt lass uns mal auf ganz kurz das heiße Eisen ansprechen. Was ist denn jetzt mit deinem Boosted Board? Du hast es bekommen, aber ich habe dich heute noch nicht über den Hof flitzen sehen. Was ist da los? Das Ding ist, es ist sehr schnell. Ich habe gestern in der Wohnung so einen leichten Schrecken bekommen, weil ich dachte mir, ich stelle mich mal drauf, mach mal die Fernbedienung an und dann fahre ich mal ein bisschen vor und zurück in der Wohnung. Keine gute Idee. Es ist unfassbar schnell, die Beschleunigung ist rasant. Es ist unfassbar, ist auch verboten in Deutschland, mal abgesehen. Und deswegen traue ich mir noch nicht so richtig, das auszuprobieren in Köln. Weil hier keine großen Park, hier gibt's keine großen Freiflächen, wo wenig Leute sind. Aber was meinst du mit Fernbedienung? Wie funktioniert das? Du hast eine Fernbedienung in der Hand. Eine kleine Fernbedienung, Bluetooth. So ein Buzzer. Wie so einen kleinen, kennst du? Eine Carrera-Bahn. Ja, genau, für so Carrera-Bahn-Dinger. Mhm. Du hast so ein kleines Rad oben und da kannst du Beschleunigung und Bremsen mit. Dann zeigt es den Akkustand an und es hat einen Anknopf. Moment, es fädelt aber nicht. Das heißt, wenn du nichts mehr tust, dann hält er die Geschwindigkeit oder wird er dann automatisch langsamer? Genau, du hast ein Rad, da hat es einen Widerstand. Du musst nach oben, kannst du einen Zentimeter nach oben, einen Zentimeter nach unten. Das heißt, wenn du aus Versehen vom Board runterspringst, fährt es weiter. Achso, da kannst du es ja anhalten. Genau. Aber wenn du die Fernsteuerung verlierst, dann bist du auf Gedeih und Verderb den Rest des Lebens auf diesem Ding. Nicht mehr muss das passieren. Es kann auch sogar passieren, dass die Verbindung abbricht einfach, weil gerade so, weil kennt man ja, wir haben ja Bluetooth-Kopfhörer, die verlieren auch manchmal einfach die Verbindung. Ja. So. Wenn das mit dem Boosted Board passiert, dann bin ich mein Leben lang auf den Kölner Ring, fahre ich einfach so einen großen Kreis und Stefan. Hilfe! Stefan! Und Leute warten immer so, alle Viertelstunde stehen sie an einem Starbucks, an einem Kölner Ring und sehen mich vorbeifahren. Ja. Und so, Hilfe! Oh, Alter, am Wochenende war ich hier in Köln und ich habe so ein bisschen Sightseeing gemacht. Ich bin ein bisschen durch Köln gelaufen so, und habe so ein paar Leuten die Köln gezeigt. Und dann bin ich an der Seilbahn vorbeigekommen, diese Kölner Seilbahn. Was? Und es gibt ja diese eine Seilbahn, die über den Rhein fährt, an der Zoobrücke. Und dann haben wir noch überlegt vorher, wollen wir das mal machen? Ich war noch nie in dieser Seilbahn. In Köln gibt es einfach eine Seilbahn. Wie cool ist das denn, über den Rhein zu fahren? Wir haben uns dagegen entschieden, gehen dann da vorbei. Genau in diesem Moment sehe ich plötzlich so eine Gondel fährt und sich so ein bisschen verkeilt und schräg hängen bleibt. Mit einem Kind drin. Mit dem Sendung mit der Maus-Logo oben drauf. Hat sich herausgestellt, ist die fast einfach verunglückt, diese Seilbahn. Ja. Überall kam Feuerwehr an. Ich glaube, davon habe ich auch gehört. Die haben alles abgesperrt. Überall kam Feuerwehr, Höhenrettung und so. Und dann haben die 65 Menschen, mussten die aus der Seilbahn befreien. Und dann bin ich dann noch durch Köln gelaufen, den ganzen Tag durch Köln gelaufen, so sieben Stunden, bin dann wieder vorbeigekommen und die waren immer noch am Retten. Alter. Heißt, die hatten einen furchtbaren Scheißtag in dieser Seilbahn, diese Leute. Einfach. Oh, das ist ja aufregend. Sind die auf? Also 6 Stunden lang nicht mehr. Ja, vor allem manche Leute, und das ist mir gar nicht, ich dachte nur, okay, diese eine Gondel, die fast runtergefallen wäre, die mussten die retten. Nein, die mussten ja alle anderen Gondeln auch retten, auch die beim Rhein und so. Ich fahre mit dem Schiff dahin, oder was? Ja, dann sind die mit dem Schiff, dann kam so ein Feuerwehrwagen auf so einem Schiff und dann hat der die Leiter ausgefallen. Alter, und du siehst, die haben noch 10 vor dir und die so, können wir zuerst? Wir sorry, haben Hochzeit. Wir müssen raus. Sorry, unser Ofen ist an. Ihr... Wie nervig. Mega nervig. Aber stand da nicht in der Zeitung sogar irgend so ein Heldenpassant, der das Kind gerettet hat oder so? Ich glaube, es war ein Feuerwehrmann, tatsächlich. Ja. Hat sich rausgestellt, war doch ein Feuerwehrmann. Ja, der Hut und die Jacke hätte es daran erinnern können. Naja, und dann hat er einfach seinen Job gemacht, ein Kind gerettet. Und da standen Leute und haben geklatscht. Toll. Unten standen die toll. Und geklatscht. Ich find's toll. Man kann auch mal die öffentlichen Kräfte unterstützen. Da stand Schaulustige, und ich finde das Wort immer so lustig, Schaulustige haben geklatscht. Weil ich finde, es klingt, als ob die so eine kleine Party veranstalten. Ja. Als ob so Gaukler Leute bespaßen und dann die ganze Zeit dann klatschen so. Schaulustige. Lustig. Das machen die auch nicht aus Spaß. Zwang, das ist ja menschliche Psyche. Wenn was passiert, musst du hinschauen. Auch wenn es grauenvoll ist. Auch wenn du es überhaupt nicht lustig findest. Musst du hinschauen. Ich hab nur noch die Frau gesehen von die Seilbahnbesitzerin, die dann wütend rausgegangen ist und dann dieses Geschlossenschild umgedreht hat. Und überall Feuerwehr. Überall ich dachte, Blaulicht. Die war so genervt mit so einer langen Stahlstange, so dagegen rammt, so, komm jetzt, stell dich so an, da. Ich mach den Stecker raus und wieder an, okay? Haltet euch kurz mal fest. Also das heißt, du hast ein Boosted Board, das sehr teuer war, das du nicht kontrollieren kannst und mit dem du auch nicht auf der freien Fläche fahren darfst. Wie sieht die Zukunft aus? Wie kommst du aus diesem Dilemma raus? Ich habe mich schon abgesichert in dem Sinne, dass ich wahrscheinlich verkaufen werde, wenn das nicht funktioniert. Ansonsten habe ich mir gerade einen Helm besorgt. In meiner Größe, mein Kopfumfang sind 56 cm. Das ist ganz normal. Das klingt wenig, aber ich habe es gegoogelt, ist normal. Ich weiß nicht, ob das wenig oder viel ist. Und damit fahre ich einfach jetzt durch die Gegend, rasant durch Köln, bis ich Strafe zahlen muss, bis zu 1000 Euro und Punkte in Flensburg bekommen kann. Und dann, wenn ich schlechte Erfahrungen, es kommt ein bisschen darauf an, wie meine erste Fahrerfahrung wird. Weil ich weiß, du bist ein Prankster, du bist ein Bully. Wenn ich in die Schule, wenn ich in die Schule komme und meine Jacke in meinen Spind hänge, weiß ich, steht daneben, mache ich die Spindtür zu und hinter der Spindtür steht Florian. Hey, Stefan! Na, auch schon da? Hat dir das Shirt deine Mama rausgelegt oder wieder was? Wieder auf deinem schwulen Board gekommen? Auf deinem Faggot-Board? Und hast du auch so eine Entourage, die ganze Zeit lacht. Ein schwarzen, sexy. Einen dicken, achso, und dann, ja, und dann wegen Diversity, auch eine rothaarige Frau. Sperrst du mich ein? So. Aber weißt du, in dieser Geschichte, wer gewinnt am Ende? Der mit dem Boosted-Board. Das stimmt. Der in den Spind gesperrt wird. Und der Bully hat am Ende irgendwie der Biff von Back to the Future, der am Ende mein Auto. Moment, macht. Das heißt aber, dass ich mich morgen früh hier schön auf dem Hof mit einem Tee in der Hand gemütlich hinsetzen kann und erwarten darf, dass jede Sekunde Stefan T. hoch aufrecht in senkrechter 90 Grad Körper. Und sich stetig entschuldigend. Sorry, sorry. Um die Ecke schießt. Sorry. Oh, mein Kind. Lassen Sie mein Kind. Sorry. Sorry. Feuer. Sorry. Wie war das möglich? Genau so fährst du durch die Gegend. Und dann komme ich mit so einem großen Streichholz, komme ich dann an. Ja, ich glaube, das heißt, morgen kommst du? Ich werde dir so. Morgen kommst du. Morgen kommst du. Ja. Nein. Ich werde. Nein. Du hast jetzt einen Helm und du hast das Ding. Ich muss erst üben. Fahren üben. Ich muss erst üben. Steht es auf der Verpackung drauf? Stand es im Playboy-Artikel? Ja. Man muss aber erst üben. Ja, bei Playboy vielleicht nicht, weil das sind die coolen. Aber auf der Verpackung stand Lebensgefahr tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es auf die Batterie bezogen war oder ob das auf das Vehikel an sich, aber da stand Lebensgefahr. Weil man muss ja immer diesen Batterieschacht wegziehen, weißt du? Da hat man immer so eine Lasche. Und normalerweise hast du einfach so einen Pfeil drauf, da stand aber Lebensgefahr. Ja, und wie lädst du das Ding? Am Steckdose? Steckdose? Einfach. Was hältst du von der Steckdose? Und da tust du einen Akku rein und steckst den Akku 12 Kilometer. Such deine Schwachstellen. Kommst du da überhaupt hierher? Nein. Wie weit wohnst du denn weg? Am Arsch der Welt. Ich muss mit der Bahn fahren und das die ganze Zeit unterm Arm haben. Und dann kann ich. Was? Du kannst nicht mal von der Wohnung zur Arbeit fahren? Wie soll das gehen? Ich wohne in Deutz. Das ist ja die einzige Strecke, die du dich überhaupt bewegst in deinem Leben. Florentin. Und die fährst du nicht mal. Wozu hast du das Ding? Lass mich los. Lass mich einfach von meinem Spinnen bitte runter. Kurz. Lass mich die Spindel zumachen. Ich will dich einfach nur einmal mit dem Ding fahren sehen. Und wenn wir da über den Rhein joggen müssen, von mir aus, machen wir uns einen schönen Tag am Samstagnachmittag, gehen wir mal zum Rhein und du braust dahin. Zu zweit? Kann man zu zweit? Ich setz mich auf den Lenker. Du, ich kann dich so auf die Schulter nehmen. Und dann fahren wir rum. Ich dachte mir auch, dass ich auf der Rheinbrücke damit teste, weil das ist eine coole, gerade Strecke. Aber ich glaube, dass wenn ich dann mich hinlege, dass das Rad, dass das dann unter einer Bezäunung von der Rheinbrücke runterrutscht und dann in den Rhein fällt. Tietze teste Trends. Oh nein! Ja, gute Arbeit, Originals. Das fand ich gut. Das fand ich gut. Das finde ich auch lustig. Schade. Das heißt, ich werde dich wahrscheinlich nie auf dem Ding. Ich komme morgen damit mal an. Morgen oder übermorgen komme ich damit mal an. Das heißt, du nimmst das Ding dann aus dem Spind, das 6 Kilo schwere Teil, trägst du dann irgendwie zur U-Bahn, fährst mit dem riesigen, sperrigen Ding in U-Bahn und dann von der U-Bahn stellst du dich an der U-Bahn-Haltestelle auf das Ding, ja, und fährst die 200 Meter hierher, ja, und dafür hast du den Helm aufgesetzt und deine Frisur ruiniert und siehst den Rest des Tages das scheiße ist ein aus. Danke für diese Empathie, die ich dir nicht zugetraut hätte. Meine Frisur, du hast diese, mir ist Kopfbedeckung scheißegal, Frisur. Diese, ja, ich sehe ja, wie du jeden Tag vorm Spiegel stehst und dann mit deinem Got-to-be, mit deiner blauen Sprayflasche dann so. Nein, ich benutze ein L'Oreal. Klassisch L'Oreal. So, du hast diese, sieht immer okay aus, Frisur, okay? Sieht immer, danke. Oh, sieht immer super aus. Dankeschön. Sieht immer richtig klasse aus. Fesch. Weißt du, und ich muss mich ja abrackern, weil meine Haare, ich weiß nicht, ob Leute das Problem haben. Herzlich willkommen zu meinem Körper, again. Meine Haare, die haben so eine Teddybär-Dichte. Heißt, wenn ich meine Haare nicht, wenn ich die wasche und dann föhne, dann stehen die so ab in alle Richtungen wie so ein Teddybärfell. Wie so Synthetikhaare, die man so eingesetzt hat, die aber nicht die richtige Konsistenz von Haaren haben, sondern die so ein bisschen wie so typische China-Materialien. Du hast dann keine Strähnen und Schöpfe mehr, sondern nur noch einzelne einfach Haare. Einfach nach oben weg. Einfach in alle Richtungen wie so eine Sonne. Wie so ein Igel. Ja, wie willst du das lösen mit deinem Helm? Stell dir mal vor, du siehst dann irgendwie ein sexy Girl, sexy Mädel. Du, ey, siehst du dann am Rheinufer, brauchst vorbei, sie kriegt direkt Eisprung. Die wird mich sehen. Ist bereit. Die wird mich und sehen. Dann Helm ab und du siehst aus wie Günther Knapp. Ja, aber dann halte ich meinen Boosterball hoch und dann sagt sie, oh, Kann ich mich vielleicht hinten draufsteigen? Nee, leider nur eine Person zugelassen. Ansonsten Lebensgefahr. Und das Ding ist verboten. Oh, du bist ja wirklich, wow. Oh, du bist ja richtig kriminell. Wo muss man sich denn anstellen, um mit dem was schlafen zu können? Patreon. Da hinten bei der großen Schlange, die da die ganzen Frauen, die hier stehen. Ja, genau da müsst ihr euch anstellen, Ladies. Du hast noch nie eine Frau gesehen in deinem Leben, oder? Also eine echte. Sind das diese kleineren Menschen? Ja, naja, manche. Nee, diese sehr kleinen Menschen, die auf diesen Dreirädern rumfahren. Also manche davon, aber. Die haben so Gefährten. Eher nicht. Und die haben eher nicht. Helme auf, wenn die auf so Dreirädern fahren. Unsere Linda, die Praktikantin. Linda, die heute beim Burger King Essen gebracht hat. Der Markus hat jetzt eine Frau bekommen. Eine kleine Frau. Nee, das ist wieder. Das sind Kinder, glaube ich. Das ist ja was anderes. Ich glaube, die Luna? Müssen wir mal. Die mit dem Halsband immer rumläuft? Nee, das ist ein Hund. Nein. Du zeigst auf eine Mülltonne, Stefan. So wird das nichts. Also, vielleicht schick doch mal ein paar nette Bilder von jungen, kecken Damen. Vielleicht von euch selbst, wenn ihr selber kecke Damen seid und Stefan einmal auf seinem Boosted-Board durch Köln. Es werden wieder nur Fotos von dir sein, weil du dich wieder reinschmuggelst. Du Fotos von dir im Kleid mit. Du bist ein richtig tolles Mädchen. Okay, wir hören hier auf an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Nächste Woche schneiden wir wieder. Mach's gut. Bis dann, mach's gut. Ciao. Alles übersteuert die ganze Zeit.